Wissen Sie, ich kann mich nicht erinnern, dass die Leute früher derart kompliziert waren. Wieso kompliziert? Finden Sie das nicht? Da hat sich nichts geändert. Nichts. Ich wollte auf Ihre Tochter zurückkommen. Haben Sie Kinder? Eins. Hat sie nicht umgebracht, was? Doch. Das ist kein Grund, deprimiert zu sein. Viele haben das während Vietnam gemacht. Wahrscheinlich Hunderte. Ihr Freund und ich gehören eben statistisch gesehen in die gleiche Gruppe. Ein paar Eigenheiten überschneiden sich. Genau wie bei Ihrer Tochter wahrscheinlich. 9 von 10 Malen ist hier alles gut gegangen. Aber einmal das falsche Wort zum falschen Kerl, im falschen Moment gesagt und, naja. Wir sind alle nur einen Schritt von der Statistik entfernt, Olbert. Also, fangen wir nochmal von vorne an. Hast du je einen von Ihren Freunden getroffen, einen Partner oder wen auch sonst, wen sie sonst kannte? Lassen Sie mich nachdenken. Olbert, du musst dich nicht so einnebeln, bevor du meine Frage beantwortest. Hast du je einen Ihrer Freunde getroffen? Ich versuche ja, mich zu erinnern. Okay, okay. Ich meine irgendeinen, ganz allgemein, einen Freund. Ach so, ja natürlich. Olbert, das ist doch ganz einfach. Du bist alles, was ich habe. Wenn du nicht mitziehst, bin ich erledigt. Was ist denn? Hast du Angst vor irgendetwas Peinlichem? Nein, nein, nur ich... Wo ist das Problem? Du willst den Kerl doch finden, oder? Ich habe was auf Klavierseiten fallen hören. Wahrscheinlich Douglas sucht nach Fingerabdrücken. Aber ich glaube nicht, dass Clara ein Klavier hatte. Das hier ist doch Ihre Wohnung, oder? Sieht so aus. Also jetzt verstehe ich überhaupt nichts mehr. Ich denke gerade... Vielleicht sollte ich lieber warten, ehe ich irgendwelche weiteren Fragen beantworte. Worauf warten? Ach, du meinst, es wird alles vorbeigehen? Ja, also nicht gerade vorbeigehen, aber... nicht so endgültig geklärt werden. Ehrlich gesagt, ich sehe keine Notwendigkeit. Ich meine, sie ist nicht die Art von Mädchen, die... Ich kann es nicht erklären. Es gab keine zwingende Notwendigkeit dafür. Verstehe. Wirklich. Aber es geht um Clara. Warum wärst du sonst hier? Warum wärst du sonst umgekippt? Du hast wahrscheinlich vergessen, dass es hier ein Klavier gibt. Aber alle mochten Clara. Außer einem. Außer einem in der ganzen Stadt. Einer reicht, einer macht es zur Notwendigkeit. Wissen Sie, ich erinnere mich jetzt. Ich habe mal eines Abends auf diesem Klavier gespielt. Na sicher. Sag mal, du hast doch gesagt, du hast Freunde von ihr getroffen. Wie war das? Hat sie sie mit nach Hause gebracht? Ja, ja. Genauer gesagt, letzte Weihnachten. Ein Kerl. Ich versuche nichts vor ihnen zu verbergen. Ein Partner, ein Patient? Er war im Gefängnis. Aber seit ein paar Jahren raus. Und? Was war das für eine Beziehung? Eine Bekanntschaft oder was? Nein, ich glaube, es war mehr als das. Ja. Weißt du, weshalb er verurteilt war?